Die Gruppe Krisis lehnt ja erstaunlicherweise die Arbeit komplett ab. Die Arbeiterbewegung hat schon immer für bessere Arbeitsverhältnisse gekämpft, für weniger Arbeit vielleicht auch zu Zeiten, aber ihr lehnt das komplett ab. Was versteht ihr denn da unter Arbeit? Wenn wir von Arbeit reden, soll das natürlich nicht heißen, dass der Mensch nichts mehr tun wird in Zukunft, sondern wir sehen in der Arbeit eine spezielle Art von Reichtumsproduktion, die gebunden ist an den Kapitalismus. Arbeit ist für unser kapitalistisches Phänomen und es gibt es weder in der vorkapitalistischen Gesellschaft noch in der befreiten Gesellschaft. Aber in der vorkapitalistischen Gesellschaft haben doch die Leute auch schon gearbeitet, um Werte zu schaffen. Die Menschen haben in vorkapitalistischen Gesellschaften Pflanzen angebaut, die haben Häuser gebaut, aber die haben nicht gearbeitet. Das ist ein Unterschied. Also Arbeit gibt es nur in einer Gesellschaft, wo auch die Dinge alle dasselbe werden, nämlich Waren. Also wenn man diese zur Ware machen kritisiert, also diese Gleichschaltung der gesamten Reichtumsproduktion zum Mittel der Profitproduktion und das konsequent durchhält, dann muss man auch diese Gleichschaltung der menschlichen Tätigkeit, der produktiven Tätigkeit kritisieren. Und das tun wir, indem wir eben diese Gleichschaltung kritisieren, eben auch am Arbeitsbegriff. Ist eine interessante Frage. Ist es tatsächlich so, dass die Arbeiterbewegung schon immer so pro Arbeit war oder steht ja nicht am Anfang eigentlich eine komplette Ablehnung der kapitalistischen Arbeit? Da ist die Frage, was meint man, wenn man von Arbeiterbewegungen spricht? Die klassische Arbeiterbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt mit der Bildung von Genossenschaften, mit der Bildung der Gewerkschaften, die ist ja schon eine zweite Etappe von Arbeiterbewegung. Die erste Arbeiterbewegung, das sind die Maschinenstürmer, das ist in Deutschland der Weberaufstand. Das sind die Menschen, die eben sich noch gegen das Fabrikregime wehren. Und auf den Trümmern dieser Kämpfe nach der Niederschlagung ist überhaupt erst die klassische Arbeiterbewegung, die wir meistens im Auge haben, also beginnt mit der Sozialdemokratie, aber eben auch kommunistischer Flügel entstanden, die eigentlich schon diese Niederlage voraussetzt und die dann sich beschränkt auf den Kampf auf der Grundlage des Fabrikregimes und dieser Diktatur der Arbeit. Als ich 20 war und gearbeitet habe das erste Mal, da gab es noch so feine Formen von, sage ich mal, Widerstand gegen zumindest das allzu harte Arbeiten. Es gab zum Beispiel, wenn Leute Akkord gearbeitet haben, dann hat man sich ein bisschen drüber verständigt, geguckt, dass man sich deckt, wenn man blau macht und so weiter und so fort. Das scheint mir heute eigentlich ziemlich weg zu sein. Was hat denn das für Hintergründe oder stimmt das gar nicht? Also soweit ich das mitbekomme, gibt es da tatsächlich einen Wandel, einen sehr starken Wandel. Also dass da sowohl jetzt ideologisch vom ganzen gesellschaftlichen Klima als auch von den praktischen Möglichkeiten ganz starke Veränderungen, und zwar Veränderungen in Richtung von einer Individualisierung der Unterwerfung unter die Arbeit. Also dass das früher eben stärker gefedert war über kollektive Mechanismen, über Gewerkschaften, Betriebsräte und so weiter, über eine Gemeinsamkeit in der Arbeit und dass das stärker weggebrochen ist. Das denke ich auch. Also es ist schon richtig, dass quasi Leistung, also die Einforderung von Leistung heute eine ganz wichtige, tragende Rolle spielt, die man sich ganz schwer entziehen kann. Ja, ich würde auch diesen Individualisierungsprozess, also so, ich stehe jetzt allein dem Kapital gegenüber, zusammenbringen mit einer Verschiebung in der Leitideologie. Also dass die klassische Arbeitsideologie, die noch ein stark kollektivistisches Moment hat, sowohl in der sozialistischen Bewegung bis hinten selbst bei den Nazis, die Arbeiter der Stirn und Faust, dass dieses Element in den Hintergrund getreten ist zugunsten eines individuellen Anspruchs und dafür steht die Chiffre der Leistung. Die Leistung ist das Prinzip, wo die Arbeitsgesellschaft und die Arbeitsdiktatur einen individualistischen Touch bekommt. Ist es nicht ein Stück weit vielleicht auch so, dass das, was man heute an Positiven der Arbeit andichtet, das ist unheimlich kreative und Selbstverwirklichung, dass das eigentlich mal was war, was die Linke aufs Tapet gesetzt hat? Zumindest in ihrem Protest gegen die fordistische Massenarbeit war das sicher ein Moment, ja auch ein berechtigtes. Also es ist ja nichts Schönes, dass Menschen auf den Handgriff reduziert werden und 8 Stunden am Tag dieselben Bewegungen machen dürfen. Insofern war dieser Protest natürlich immer berechtigt. Allein die Art und Weise, wie das dann in der Arbeitswirklichkeit sich übersetzt unter kapitalistischen Bedingungen, ist natürlich eine hochgradig repressive. Also die Reduktion des Menschen auf drei Handbewegungen, die ist halt ersetzt worden durch den Anspruch auf den ganzen Menschen, aber nicht der ganze Mensch, der sich entfalten kann, sondern der ganze Mensch, der seine gesamten Fähigkeiten der Verwertung und dem Kapital zur Verfügung zu stellen hat. Also wo es eben nicht mehr reicht, 8 Stunden am Tag drauf seinen Job zu machen, sondern hohes Maß an Identifikation gefragt ist, Soft Skills, Teamfähigkeit, also diese ganze Palette von menschlichen Fähigkeiten, aber immer schon unter dem Imperativ, es muss funktional sein. Also für das Ziel eben verkäuflich zu sein und optimierter Warenproduktion. Hier wird also der Mensch immer stärker vereinnahmt. Man will nicht nur wie früher seine Arbeitsleistung haben, sondern man will sozusagen seinen ganzen Geist, seinen ganzen Einsatz haben. Also wenn man sich die realen Prozesse anschaut, wie sich dieses Arbeitsleben verändert, dann ist es die große Entwicklung, diese Metamorphose zur Leistungsgesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es von den ideologischen Verarbeitungsformen eine gewisse Renaissance der Arbeit. Und zwar in dem Sinn, dass als Gegenkonzept zu dem Finanzmarktkapitalismus, der eben die letzten 30 Jahre bestimmt hat, als Gegenmodell angerufen wird, ein Kapitalismus der Vergangenheit, der noch auf ehrlicher Arbeit beruht hat, auf eben der Vorherrschaft der Realwirtschaft, und dann müsste man eben zurück, das ist so die Utopie. In dem Kontext ist auch wieder die Arbeit eine Anrufungsinstanz quer durch alle politischen Gruppierungen. Also das ist eine Utopie, die wollen alle erreichen. 2009 habt ihr das Manifest gegen die Arbeit geschrieben und da heißt es dann am Ende so wunderbar, Proletarier aller Länder, hört auf. Das heißt, es gäbe auch einen Gegenentwurf. Wie könntet ihr denn ausschauen? Das Problem, was den Hintergrund bildet für diese Forderung, Proletarier hört auf, das ist die Frage, was eigentlich das Gegenkonzept zum kapitalistischen Irrsinn. Und diese Frage, die stellt sich schärfer eigentlich noch als 1999. Wir haben mittlerweile eben eine Situation, wo jetzt auf der ideologischen Ebene gar nicht mehr alles schreit eben nach Individualisierung, sondern gerade das große Wir wieder mehr Anerkennung will, gefordert wird. SPD-Wahlkampfslogan ist ja nicht von ungefähr im Umlauf. Und überall die Utopie umläuft eines Kapitalismus, der wieder auf ehrliche Arbeit gründet, gegenüber eben dem irrsinnigen Finanzmarktkapitalismus. Das ist eben ein Standpunkt, den sehen wir im Endeffekt als kontraproduktiv, illusionär und reaktionär. Ein emanzipativer Standpunkt, der auch tatsächlich eine Gegenperspektive eröffnen kann und nicht nur verzweifelte Abwehrkämpfe gegen die Wucht des Krisenkapitalismus, eine radikale Kritik eben der Diktatur der Arbeit sein muss und der in Frage stellen muss das Prinzip, wir müssen mehr produzieren, wir müssen permanent die Arbeitsvernutzung steigern. Die Utopie oder eben das Gegenkonzept einer Gesellschaft, die da aufsteigt, aus dieser Logik und einer völlig anderen Grundorientierung dann folgt und auch damit eine radikalere Kritik erfährt, als sie die traditionelle Arbeiterbewegung gefahren hat. In gewisser Weise sogar eine Rückkehr, um es ketzerisch zu formulieren, zu den Vorstellungen der Maschinenstürmer, der luddistischen Bewegung in England, nämlich eine Wiederkehr eben zu einer radikalen Kritik dieser Notwendigkeit, sich fremdbestimmt vernutzen zu lassen.